Ich habe die Hoffnung nicht verloren. Unter diesem Titel hören Sie nun eine Sendung von Thomas Kleinspeen über den bekannten Soziologen Elias, dessen Hauptwerk über den Prozess der Zivilisation weit verbreitet ist und anderen Denkern vielfältige Anregungen gegeben hat. Unsere Sendung basiert auf einem langen Gespräch, das Thomas Kleinspeen mit dem 91-jährigen Norbert Elias in Amsterdam geführt hat. Norbert Elias äußert sich darin selbstkritisch über Entwicklung und Perspektiven seines Werks. Ich wohne genau zwischen dem Konzertgebäude und dem Hilton, hatte er mir am Telefon gesagt. So, als gäbe es eine selbstverständliche Verbindung zwischen beiden kulturellen Einrichtungen. In einer ruhigen Straße in der südlichen Vorstadt Amsterdams mit Backsteinhäusern aus der Jahrhundertwende entdecke ich das gesuchte Türschild. In einer Hälfte des Doppelhauses seines Kollegen Johann Gutsblum wohnt der deutsche Soziologe Norbert Elias, einer der wenigen, der noch die Höhen und Tiefen seines Fachs in diesem Jahrhundert selbst erlebt hat. Obwohl er mir gesagt hat, ich müsse lange klingeln, springt die Tür sofort nach dem ersten Anschlag der Klingel mit einem Knall auf. Vom oberen Ende einer langen, steilen Treppe fordert mich die Stimme, die ich von vielen Vorträgen kenne, freundlich auf, doch nach oben zu kommen. Nach langen Jahren des Exils in England lebt und arbeitet Elias nun seit einigen Jahren hier im Kreise Amsterdamer Kollegen. Der Raum, den wir für unser Gespräch betreten, wird überraschenderweise nicht von Büchern beherrscht, sondern von einer großen Sammlung an afrikanischen Holzstatuen. Eine Erinnerung an Elias kurze Lehrtätigkeit in Ghana in den 60er Jahren. Irgendwo dazwischen steht ein Plakat aus den 50er Jahren für ein Konzert des Jazz-Saxophonisten Charlie Parker. Die Gemeinsamkeit dieser Kontraste ist nur in der Person Norbert Elias zu finden. Auf der Suche nach dieser Verbindung habe ich ihn aufgesucht. Ihn, den 91-Jährigen, der eine große Arbeit über den Prozess menschlicher Zivilisation seit dem Mittelalter geschrieben hat und an dieser Theorie auch festhielt, obwohl sie 40 Jahre lang so gut wie unbeachtet blieb. Erst seit 10 Jahren mit dem neu erwachten Interesse für die Geschichte des Menschen, für den Wandel seiner Körperlichkeit und Sinnlichkeit, wurde seinem Werk auch über Fachkreise hinaus größere Aufmerksamkeit beschieden. Ach, ich nehme das mit großer Gelassenheit auf. Es berührt mich nicht besonders. Ich freue mich natürlich, dass heute mehr Menschen meine Bücher lesen. Es freut mich auch für meine Verleger. Aber ich habe selbst immer die genügende Sicherheit gehabt, dass ich mit dem, was ich schreibe, der Soziologie voranhelfen kann. Das heißt, den Gesellschaftswissenschaften voranhelfen kann. Dass ich den Menschen ein realistischeres Bild von der sozialen Welt geben kann, in der wir leben. Das tue ich noch heute. In der Tat, in meinem 90. Jahre habe ich etwa 9 neue Aufsätze und Bücher veröffentlicht. Ich muss sagen, es hat mich wenig gestört, dass ich in früheren Zeiten wenig Resonanz hatte. Ich habe mich natürlich darüber gewundert. Ich habe es nicht genau verstanden. Heute verstehe ich es, aber ich gehe mit meiner eigenen Arbeit fort, in der Gewissheit, dass ich mehr für die Zukunft als für die Gegenwart arbeite. 1896, in einer jüdischen Familie in Breslau geboren, interessiert sich der junge Norbert Elias schon sehr früh für die konkreten Handlungsweisen und Einstellungen von Menschen. Diese gilt es mit Hilfe der Soziologie begreifbarer und verständlicher zu machen. Doch wie in den frühen Jahren der Soziologie nicht unüblich, gelangt Elias erst auf Umwegen zu seinem eigentlichen Fach. So studiert er zunächst Medizin und Psychologie und schließlich Philosophie. Husserl, Jaspers und Hönigswald sind seine Lehrer. Bei dem Neokantianer Hönigswald promoviert er auch über Kant. Ich hatte im Laufe meiner Dissertation entdeckt, dass das Kantsche a priori eine Fiktion ist. Und ich stand dann vor der schwierigen Aufgabe, bei einem Kantianer eine Doktorarbeit zu schreiben und doch aufrichtig zu sagen, dass alles, wovon Kant sagt, dass es a priori dem Menschen gegeben sei, in Wirklichkeit von Kindheit auf von den Menschen gelernt ist. Also der Ursachbegriff zum Beispiel wird ja von den Kindern von klein auf gelernt. Es ist gar keine Rede davon, dass das a priori dem Menschen gegeben ist. Das wurde mir schon in meiner Dissertation klar. Das habe ich versucht, auch am Ende meiner Dissertation zu sagen. Und mein guter, wirklich sehr verehrter Lehrer Hönigswald hat dann darauf bestanden, dass die letzten drei Seiten meiner Dissertation herausgerissen werden. Sie sind nicht mehr vorhanden. Schon die Dissertation stellte eine Rebellion gegen die kantische Philosophie dar. Ich betrachte es als ein Unglück, dass Exemplare der Dissertation noch erhalten geblieben worden sind. Denn ich kann es heute kaum noch lesen. Die Ablehnung des starren Theoriesystems bei Kant erweitert er auf die Philosophie insgesamt. Damit ist der Weg zur Soziologie offen. Er studiert bei den Kultursoziologen Alfred Weber und Karl Mannheim in Heidelberg und folgt Mannheim dann auch als Assistent an die Frankfurter Universität. Ich habe das Glück gehabt, mir als Postgraduate Student Heidelberg als den Platz, an dem ich leben möchte, auszusuchen. In Heidelberg war mit das Interessanteste, was man hören, lesen und tun konnte, die Diskussion der Soziologen. Es war also meine eigene Wahl, dass mir dort ein Aufgabenbereich zu liegen schien, der es wert ist, dass man ihm seine Lebensarbeit widmet. Angeregt durch die Heidelberger Diskussion, angeregt durch die Diskussion zwischen Mannheim und Alfred Weber, durch das Erbe von Max Weber, durch den Salon von Marianne Weber, bekam man sehr viel Anregungen, aber die Entscheidung, dass dort wissenschaftliche Aufgaben liegen, die persönlich befriedigend und gesellschaftlich wichtig sind. Diese Einsicht ist meine eigene Einsicht. Und ich bin heute noch der Meinung, dass ich richtig gewählt habe, dass ich etwas getan habe, was ich vielen jungen Menschen empfehlen möchte, sich umzusehen, wo es eine Nische in diesem Bienenhaus der Gesellschaft gibt, in der man etwas tun kann, was persönlich befriedigend und gesellschaftlich produktiv ist. Ich habe persönlich eine solche Wahl getroffen. Soziologie erschien mir als eine Lebensaufgabe, die man, wie Sie nun sehen, bis zum 90. Lebensjahr und darüber hinaus mit großer Freude und großer Produktivität und mit einem gewissen Erfolg tun kann und in der man persönlich Erfüllung finden kann. Ich glaube, dass jeder jüngere Mensch, wenn er es kann, sich umsehen sollte. Wo in dieser Welt gibt es Berufe, Aufgaben, die vielversprechend sind für ein ganzes Leben? Mir ist es gelungen, ich habe Glück gehabt. Ich habe auch, wie soll ich sagen, richtig gewählt. Das ist nur möglich gewesen, weil heute die Erforschung der Gesellschaft zu den wichtigsten und auch zu den fruchtbarsten Aufgaben gehört, die man in dieser Welt finden kann. Also wiederum das persönliche Moment ist, dass ich das Glück hatte, richtig zu wählen, mir die richtige Aufgabe zu wählen. Aber welche Eigentümlichkeiten meines Elternhauses oder meines Medizinstudiums oder meines Philosophiestudiums dazu beigetragen haben, ist schwer zu sagen. Außerdem, dass ich wusste, das sah ich ganz klar. Philosophie führt nicht weiter. Das war meine klare Erkenntnis des Philosophiestudiums. Ich bin meinem Lehrer, meinem Philosophielehrer Hönigswald, außerordentlich dankbar, weil er mich denken gelehrt hat. Aber er hat mich auch zu der Überzeugung gebracht, dass Philosophie eine Sackgasse ist. Und das ist einer der Hauptgründe, die mich dann in Heidelberg dazu veranlassten, mich der Soziologie zu widmen. Denn da sah ich Fruchtbarkeit, Möglichkeiten der Produktivität, der Entdeckung. Und ich bin bis heute der Überzeugung gewesen, dass ich richtig gewählt habe. Diese frühen Fragen und Problemstellungen tauchen seitdem auf verschiedensten Ebenen immer wieder im Werk Norbert Elias auf. Es gibt eine große Kontinuität. Eine große Kontinuität, sie zeigt sich unter anderem in meinem neuesten Buch, Die Gesellschaft der Individuen, in der ich etwas Ungewöhnliches gemacht habe. Ich habe gezeigt, wie ich mit dem Problem des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft in den Jahren kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gerungen habe. Da habe ich etwas geschrieben über dieses Problem. Ein zweites Kapitel zeigt, wie ich mit dem gleichen Problem in den 50er Jahren gerungen habe. Und ein drittes Kapitel zeigt, wie ich dieses Problem heute anfasse und mit diesem Problem fertig zu werden suche. Ich glaube, dass es da Fortschritte gibt. Aber es gibt natürlich auch eine große Kontinuität, weil ich fand, dass die landläufige Art und Weise des Sprechens die Gesellschaft und Individuum wie zwei verschiedene Gegebenheiten behandelt, weil ich diese landläufige Art und Weise des Sprechens schlicht für Unsinn halte. Und die Aufgabe war also, mit einer so tief eingewurzelten Gepflogenheit wie der von Gesellschaft und Individuum zu sprechen. Wie kann man eine so tief eingewurzelte Gewohnheit verändern. Denn es ist ja klar, dass die Gesellschaft aus Individuen besteht und alle Individuen, alle menschlichen Individuen in Gesellschaften leben. Warum also sprechen wir so, als ob es da zwei verschiedene Objekte gäbe? Das eine heißt Gesellschaft und das andere Individuum. Ist doch Unsinn. Hier deutet sich schon die Zielrichtung an, die Elias Theorie von vielen anderen soziologischen Theoriekonstruktionen unterscheidet. Der Blick auf den lebendigen Menschen und dessen Einbindung in das gesellschaftliche Gefüge. Da Menschen grundsätzlich voneinander abhängig sind, sagt Elias, lassen sich ihre konkreten Verhaltensweisen, ihre Einstellung zu ihrem Körper oder ihr Umgang miteinander nur im gesellschaftlichen Zusammenhang verstehen. Gesellschaft selbst ist aber einem dauernden Prozess der Formung und Prägung unterworfen, der nicht übersehen werden kann. Erst wenn man den Wandel von Verhaltensweisen betrachtet, kann man sehen, dass vieles, was wir für natürlich halten, selbst gesellschaftlich geprägt ist. So ist es immer eine Fragestellung aus der Gegenwart, mit der er sich in die Geschichte begibt. Ich beschäftige zum Beispiel das Zivilisationsproblem. Das Problem, wie und warum der Standard der Scham oder der Peinlichkeit oder des Sexualverhaltens sich im Laufe der Entwicklung gewandelt hat. Das ist ein ungeheuer akutes Problem, dass jedermann auf die Zunge kommt, wenn man, sagen wir einmal, nach Saudi-Arabien fährt und das Verhalten von Menschen in bestimmter Hinsicht im Essen und im Verhältnis zu den natürlichen Bedürfnissen in seiner ursprünglichen Form dort sieht und es mit dem eigenen vergleicht. Das ist also ein sehr aktuelles Problem. Ist ein sehr aktuelles Problem auch in Bezug auf die Barbarei des Krieges. Wie kommt es, dass wir zivilisierte Menschen, die wir sind, den Krieg nicht loswerden, die Drohung des Krieges nicht loswerden? Alles das sind sehr akute und wie mir scheint nicht unwichtige Fragen. Ich rede gar nicht von den Gaskammern. Wie kommt es, dass plötzlich der Zivilisationsstandard so gesunken ist? Wie kam es? Wie kommt es dazu? Oder dass heute in anderen Ländern Menschen gefoltert werden? Dass wir also in einem halb barbarischen Zustand leben? Alles das sind sehr akute Fragen, also eines der zentralen Werke der Zivilisation, das Zivilisationsbuch, beschäftigt sich mit solchen Fragen in einer strikt wissenschaftlichen Form. Und das hat auch das allgemeine Publikum angesprochen. Aber es ist ein Problem, das die meisten Soziologen als Fachproblem relativ wenig interessiert und das auch theoretische Implikationen hat, die den heute vorherrschenden Theorien widersprechen. Es bedeutet vor uns zum Beispiel, dass man alle theoretischen Begriffe in Prozessbegriffe umdenken muss. Und das ist für die meisten Soziologen außerordentlich schwierig. Ich spreche und habe seit Jahrzehnten immer von dem Zivilisationsprozess gesprochen oder gegebenenfalls auch von dem Entzivilisierungsprozess oder auch von dem Staatsbildungsprozess. Das heißt, ich habe die Forderung gestellt, dass man in langfristigen Prozessen denken muss. Das aber gehört nicht zum normalen Werkzeug der heutigen Soziologen. Und es fällt den meisten Soziologen auch schwer, in langfristigen Prozessen zu denken. Erste Versuche, diese langfristigen Wandlungsprozesse anhand veränderter Verhaltensweisen der französischen Aristokratie des 17. und 18. Jahrhunderts zu konkretisieren, kann er zunächst nicht vollenden. Als Jude muss Elias Deutschland verlassen, emigriert zunächst nach Paris und dann nach London. In England lebt er schließlich die nächsten Jahrzehnte. Hier, im Britischen Museum, entsteht sein eigentliches Hauptwerk über den Prozess der Zivilisation. In der Bibliothek und den Archiven des Museums entdeckt er Quellen, aus denen hervorgeht, wie die Menschen im Mittelalter miteinander umgingen, wie sie zum Beispiel ihre Notdurft auf der Straße verrichtet haben, wie sie einfach auf den Boden spuckten oder aus einem gemeinsamen Topf aßen und Angekautes wieder zurückwarfen, ohne dabei Scham oder Peinlichkeit zu empfinden. Im 15. und 16. Jahrhundert wandelt sich das grundlegend. Elias entdeckt in Manieren und Anstandsschriften der Zeit Ausführungen, die auf Mäßigung und Zurückhaltung zielen und wachsende Peinlichkeitsgefühle belegen. So beispielsweise in der Schrift über die Umgangserziehung der Kinder des Humanisten Erasmus von Rotterdam aus dem Jahre 1529. Manche sitzen kaum da und schon greifen sie zum Essen. Wie die Wölfe. Oder die Leute, die, wie es im Sprichwort heißt, das Fleisch kaum, dass es gar ist, aus dem Kessel nehmen. Greif nicht als Erster zu den Speisen, nicht so sehr, weil es Gier verrät, sondern weil es gefährlich sein kann, einen unbekannten heißen Brocken in den Mund zu nehmen. Entweder spuckt man ihn unwillkürlich aus, oder man schluckt ihn hinunter und verbrüht sich die Kehle. Wenn ein Stück noch so auffallend köstlich ist, soll man es dem Nachbarn überlassen und sich selbst nehmen, was zunächst liegt. Nur Unbeherrschte sondieren mit ihren Pfoten überall in der Schüssel herum. Für Elias sind diese und ähnliche Quellen Belege für das, was er das Vorrücken der Peinlichkeitsschwelle und der Schamgrenze nennt. Die Menschen legen sich ganz allmählich Regeln und Zwänge auf, die ihr Triebleben und ihren Affekthaushalt in ganz entscheidendem Maße verändern. Nicht nur beim Essen, sondern auch beim Schneuzen und Spucken, den Ausscheidungen, der Sexualität oder der Aggressivität. Was in der Renaissance beginnt, erhält im weiteren Verlauf der Neuzeit immer größeren Nachdruck, wird zunächst aufgeschrieben und ist schließlich so selbstverständlich, dass es auch nicht mehr schriftlich festgehalten werden muss. Wir haben es verinnerlicht. Ganz anders als im Mittelalter lassen wir unserer Körperlichkeit weniger freien Lauf. Wir kontrollieren sie, suchen sie zu beherrschen. Nur in Ausnahmefällen würden wir unsere Notdurft auf der Straße verrichten oder bei Festmählern mit der Hand auf der Bratenplatte herumrühren. So wird in Elias' Untersuchung deutlich, wie, langfristig betrachtet, das Triebleben des Menschen ungeplant und häufig unbewusst umgeformt wird. Dieser Wandel vom Fremdzwang zum Selbstzwang, wie Elias das nennt, deutet auf eine verstärkte Selbstkontrolle jedes Einzelnen hin. Sie ist notwendig, um bei zunehmender Bevölkerungsdichte das Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Vor allem in den Städten leben die Menschen nunmehr enger zusammen. Anders als im Mittelalter sind sie auch gezwungen, sich über den Markt Nahrungsmittel und andere Güter zu besorgen oder sie zu verkaufen. Dadurch geraten die Menschen auch in veränderte Abhängigkeiten, die kontrolliertere Verhaltensweisen erforderlich machen. Allerdings, so sagt Elias, erhalten diese Zurückhaltung und dieser Selbstzwang in den bisherigen Phasen der Zivilisationsbewegung ihr Gepräge nicht einfach durch die Notwendigkeit der beständigen Kooperation jedes Einzelnen mit vielen anderen, sondern sie sind zunächst in ihrem Schema noch weitgehend durch die eigentümliche Spaltung der Gesellschaft in Oberschichten und Unterschichten bestimmt. Die Art der Zurückhaltung und der Triebmodellierung, wie sie sich bei den Menschen der jeweils höheren Schichten herstellt, erhält daher ihr besonderes Gepräge zunächst noch durch die beständigen Spannungen, die die Gesellschaft durchziehen. Die Ich- und Über-Ich-Bildung dieser Menschen ist sowohl bestimmt durch den Konkurrenzdruck, durch die Ausscheidungskämpfe innerhalb der eigenen Schicht, wie durch den beständigen Auftrieb von unten, den die fortschreitende Funktionsteilung in immer neuen Formen produziert. Der Adelige des 16. oder 17. Jahrhunderts beispielsweise meint sich durch Verfeinerung seiner Manieren vom Bürger unterscheiden zu können. Dieser wiederum hat nur Chancen aufzusteigen, wenn er sich in seinen Verhaltensweisen den Adeligen anpasst oder sie gar noch durch Tugendhaftigkeit oder Moral übertrifft. In diesem Prozess übernimmt der Staat nach Auffassung von Elias verstärkt die Aufgabe, die Klassenauseinandersetzungen zu regeln und zu kontrollieren. Ihm fällt das alleinige Gewaltmonopol zu, während die Gesellschaft nach innen befriedet wird. So zeigt Elias eine Verbindung zwischen staatlicher und individueller Entwicklung auf. Beide Ebenen sind miteinander verflochten, ohne je rational geplant worden zu sein. Damit stellt er ein neues, soziologische Konventionen sprengendes Paradigma auf, bei dem der Prozess des Wandels in den Vordergrund rückt und nicht die einzelne, isolierte Beobachtung. Die Entdeckung am Material spielt ohne Zweifel eine sehr entscheidende Rolle. bei dieser Aufgabe. Aber natürlich ist die Entdeckung mitbestimmt durch die stillschweigende Unzufriedenheit mit den vorhandenen Zugängen der Gesellschaftswissenschaft. Zum Beispiel in solchen Theorieformen wie dem Behaviorismus oder auch in Handlungstheorien wird das Verhalten oder das Handeln des Menschen aus dem Gesamtzusammenhang eines menschlichen Daseins herausgenommen und für sich betrachtet, als ob eine Handlung eine Art von Einzelzelle wäre, die für sich besteht und die man als Grundlage des gesamten menschlichen Daseins betrachten kann. Auch haben Verhaltens- und Handlungstheorien überhaupt keine Vorstellung davon, dass der Standard des Verhaltens oder des Handelns über die Zeiten hin sich ändert. Die Handlungstheorie von Max Weber oder die behavioristische Verhaltenstheorien behandeln Verhalten und Handeln, als ob es naturwissenschaftliche Gegebenheiten sind, die unverändert durch die Jahrhunderte da sind und für die man dann allgemeine Gesetzmäßigkeiten vorschreiben kann. Das war mir schon immer klar, das ist ein Mangel. In meinem Material fand ich nun die Möglichkeit zu sagen, mit Bestimmtheit zu sagen, dass und wie sich die Verhaltensweisen und die Handlungen der Menschen im Laufe der Entwicklung ändern. Das hat sich bis heute sehr bewährt, denn selbst unter den Augen der Zeitgenossen haben sich die Standards des Verhaltens verändert. So, indem ich also die Veränderung des Verhaltens oder der Standards aufgrund zum Beispiel der Manierenbücher, aber aufgrund auch vieler anderer Quellen demonstrieren konnte, unwiderleglich aufweisen konnte, war es mir möglich, den Prozess der Entwicklung von Verhaltensweisen und von Handlungen darzustellen, den niemand zuvor fassbar gemacht hatte. Es war im Grunde etwas sehr Einfaches, aber die Menschen waren so paralysiert bei den naturwissenschaftlichen Mustern des Verhaltens oder des Handelns, dass sie Entwicklungsmuster gar nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Das habe ich getan und ich freue mich zu sagen, das Buch geht noch heute von Auflage zu Auflage. Indem Elias auf die enge Verflechtung zwischen individuellen und gesellschaftlichen Strukturen hinweist, hebt er die sonst übliche Trennung zwischen der Gesellschaft außen und dem Individuum innen auf. Menschliche Natur wird selbst als historisch geworden begreifbar. Damit setzt er Überlegungen fort und präzisiert sie, die in der Soziologie bereits um die Jahrhundertwende angestellt worden sind. Der Ahnherr der deutschen Soziologie, Max Weber, hatte Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des Protestantismus und der Herausbildung ganz bestimmter gesellschaftlicher Wertmaßstäbe, etwa dem Arbeitsethos, herausgearbeitet und das protestantische Ethik genannt. Hierauf greift Elias ebenso zurück wie auf kulturkritische Aspekte der Freudschen Psychoanalyse, die er ebenfalls modifiziert einbezieht. Nur würde ich glauben, dass mir das gelungen ist, dass auch andere Menschen den Versuch gemacht haben, eine solche Verbindung herzustellen. Aber ich glaube, dass es mir gelungen ist, Freuds Theorie als eine wissenschaftliche Theorie, nicht als eine Methode der Therapie. Freuds Theorie der Persönlichkeitsstruktur so weiterzuentwickeln, denn es bedurfte einer Weiterentwicklung. Es ist nicht einfach, eine einfache Aufnahme der orthodoxen Theorie. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, das theoretische Gebäude von Freud ein wenig weiterzuentwickeln. Und dadurch wurde es möglich, es in den Prozess der Gesellschaftsentwicklung für den Prozess der Gesellschaftsentwicklung zu verwerten. Ich will Ihnen auch sagen, worin die Weiterentwicklung besteht. Für Freud selber war an dem, was ich die Selbstregulierungsinstanzen nenne, also in seiner Sprache Ich und Über-Ich oder auch Ich-Ideal. Für Freud waren das im Großen und Ganzen ewige Gegebenheiten. Er war und dachte im Wesentlichen wie ein Naturwissenschaftler. Und das war nicht nur sein gutes Recht, sondern es war auch überaus fruchtbar. Aber um die Bedeutung von Freuds Theorie für die Gesellschaftswissenschaften zu sehen, muss man erkennen, dass die Ich-Bildung, die Über-Ich-Bildung und die Bildung des Ich-Ideals in ihrem Gehalt sich im Laufe der Gesellschaftsentwicklung ändern. Es ist etwas schwierig, in einer solchen Unterhaltung klarzumachen, dass Freud in seiner Weise ein gutes Recht hatte, das Unveränderliche an ihnen hervorzuheben. Denn das gibt es auch. Es gibt auch die Tatsache, dass in allen Menschen eine Beziehung von Ich und Es, von Über-Ich und Libido vorhanden ist. Ich bin auch insofern über Freud herausgegangen, als ich zu zeigen versucht habe, dass nicht nur das Ich, sondern auch das Wir-Bild des Einzelnen eine selbstregulierende Funktion hat. Dass also das Schema von Freud, dass einfach Es, Ich und Über-Ich aufzeigt, zu einfach ist. Jeder Mensch, aber jeder einzelne Mensch hat, in meiner Sprache zu reden, ein Wir-Bild als Teil seiner individuellen Persönlichkeit, ebenso wie ein Ich-Bild. Und es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Gesellschaftswissenschaften, die Ich- und Wir-Balance, die Balance zwischen dem Ich und dem Wir, einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Vor dem Hintergrund der Freud'schen Theorie könnte man auch sagen, dass Elias im Prozess der Zivilisation versucht, die Herausbildung des Über-Ichs, also unserer moralischen Instanz, historisch nachzuzeichnen. Im Mittelpunkt steht dabei die Gewalt. Denn mit der Verinnerlichung sozialer Normen und der Herausbildung des Über-Ichs geht nach Elias' Auffassung die innere Pazifizierung der Gesellschaft einher. Wurden bis in die frühe Neuzeit hinein soziale Spannungen noch unmittelbar in aggressiven oder kriegerischen Aktionen abgebaut, also mit körperlicher Gewalt, so nimmt dies relativ betrachtet in den folgenden Jahrhunderten ab. Die unmittelbare Bedrohung durch andere Menschen, durch den Räuber oder Krieger, der an jeder Ecke lauern könnte, nimmt ab zugunsten einer über das Über-Ich vermittelten inneren Angst. Erlauben Sie mir zu sagen, dass die Zivilisationstheorie, wie sie in dem Zivilisationsbuche auftritt, sich natürlich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt hat. Zum Beispiel in einem meiner jüngeren Bücher, das bisher nur auf Englisch erschienen ist, das The Quest for Excitement heißt, wird der Versuch gemacht, zu zeigen, wie die Zähmung der Gewalttätigkeit in der Form des Sports, also das heißt, die Einhegung der Gewalttätigkeit durch Regeln, zu den zentralen Problemen der menschlichen Zivilisation gehört. In diesem Buch, The Quest for Excitement, wird sehr viel von Sport gesprochen. Das sieht so aus, als ob es ein spezialisiertes Buch über Sportsoziologie sei. Aber das ist nicht der Fall. Sich über Sport zu unterhalten und Sport zu untersuchen, bedeutet zu untersuchen, wie es möglich geworden ist, Beziehungen von Menschen, die auf einer früheren Stufe außerordentlich viel gewalttätiger waren und die Freizeitvergnügungen der Menschen waren früher und sind in einfacheren Gesellschaften erheblich gewalttätiger. Es ist also ein Zivilisationsproblem. Wie gelingt es, die Gewalttätigkeit durch Regeln in höherem Maße einzuhegen und so, wenn ich es einmal so sagen darf, das Vergnügen am Kampfe bestehen zu lassen, ohne die Gefährlichkeit des Kampfes, die Gefährlichkeit des Kampfes einzudämmen. Das ist eine Zivilisationsfrage. Doch heißt das nicht, von einer relativen Befriedung der Gesellschaft auszugehen und dabei die inneren, subtileren Spannungen zu übersehen, das, was man psychische Gewalt nennen könnte? Kann man angesichts zunehmender Gewalttätigkeit in den letzten Jahren oder gar nach Auschwitz tatsächlich von einer inneren Pazifizierung der Gesellschaft sprechen? Elias differenziert seine Theorie und unterscheidet zwischen Gewalt und Zwängen. Aber ich würde glauben, dass man diese Zwänge nie verstehen kann, ohne die Struktur der physischen Gewalt zu betrachten. Ich glaube, dass sie unverständlich bleiben. Ich glaube, dass die Bewältigung, das Management, die Organisation der physischen Gewalt den Schlüssel zu anderen Formen der Gewalttat bringt. Gewaltformen stehen nicht nebeneinander und können nicht einfach durch ein Und dargestellt werden. Physische Gewalt und, ich weiß nicht, andere Formen der Gewalt. Ich leugne nicht, dass es andere Formen der Gewalt gibt. Alles, was ich sage, ist, dass strukturmäßig diese anderen Formen nicht verstanden werden können, wenn man nicht die Struktur der physischen Gewalt zunächst einmal deutlich in jeder Gesellschaft untersucht. Ich musste zunächst einmal wissen, um zu verstehen, wieso zum Beispiel in Deutschland ein so außerordentlicher Schub der Gewalttätigkeit, der Brutalität sich entfaltete, musste ich zunächst einmal untersuchen und erklären, wie Menschen, die jetzt in den frühesten Stufen sicherlich alle sehr ungehemmt gewalttätig einander gegenüberstanden, allmählich dazu gekommen sind, sich Regeln zu unterwerfen. Wie ist es überhaupt je dazu gekommen, dass Menschen sich selbst regulieren im Sinne einer Zähmung der eigenen Angriffslust im Falle eines Konflikts? Ich will hier gar nicht davon sagen, dass ich noch im Petto habe, eine Kritik der heutigen Aggressionstheorien zu schreiben. Aber das würde zu weit führen. Aber diese Form, die wechselnde Form der Selbstregulierung, das war eigentlich zentral für das, was ich zu sagen hatte. Dann kann man sagen, wie die Selbstregulierung, die einmal in die Richtung zu einer höheren Kontrolle der Gewalttätigkeit führt, nun von Neuem zu einer Erniedrigung der Gewalttätigkeit führt. Beides sind berechtigte Themen, aber man kann das eine nicht ohne das andere. Bedenkt man, dass der Prozess der Zivilisation Mitte der 30er Jahre geschrieben worden ist, kurz nach Elias Vertreibung aus Deutschland, dann wird deutlich, dass das Thema Gewalt und die Frage nach den psychischen Strukturen moderner Menschen auch Elias Versuch ist, den Faschismus zu verstehen. Sie haben vollkommen recht. Die Frage, ich bin nicht sicher, dass ich es Faschismus nennen würde, die Frage des Nationalsozialismus. Wie kommt es zu dem Nationalsozialismus? Ich habe in Deutschland noch in den letzten Tagen, bevor ich emigrierte, bevor ich herausgeworfen wurde, so muss ich es eigentlich sagen, exiliert wurde, habe ich noch die zunehmende Gewalttätigkeit, die Saalkämpfe, die erschreckende Wildheit der Sprache, alles das, die Entzivilisierung gesehen. Und Sie haben vollkommen recht. Natürlich hat das zu meinem Interesse an dem Umgekehrten, an dem Zivilisationsprozess intensiviert. Ja, ich meine, ich kann nicht mehr sagen, als dass ich Ihnen zustimme. Auch dieses akute Problem der Entzivilisierung hat die Problematik der Zivilisierung, hat dieser Problematik ihre Schärfe gegeben. Dennoch thematisiert Elias nicht explizit seine eigenen Erfahrungen, welche in die Perspektiven auf seine Themen mit eingehen. Anders als für viele Sozialwissenschaftler, die gerade in jüngster Zeit immer wieder versucht haben, in einem Prozess der Selbstreflexion ihren eigenen biografischen Hintergrund mit in ihre wissenschaftlichen Arbeiten einzubeziehen, grenzt Elias dies aus. Er fordert vom Soziologen, sich in einem Akt der Selbstdistanzierung seinem Gegenstand neutral zu nähern. Ich meine, ich möchte mich in keiner Weise mit Einstein vergleichen. Aber wenn Sie Einstein gefragt hätten, warum haben Sie eigentlich nicht über sich persönlich gesprochen? Oder warum haben Sie eigentlich nicht so viel gegen andere polemisiert? Würde er wahrscheinlich auch gesagt haben, meine Hauptaufgabe war, weiterzukommen auf dem Wege der Forschung. Und so habe ich meine eigene Arbeit auch gesehen. Wenn Sie ihn gefragt, er kam auch aus einem jüdischen Elternhaus. Hätten Sie ihn gefragt, welchen Einfluss das auf seine Relativitätstheorie gehabt hat? Ich halte das für keine, ich jedenfalls kann Ihnen auf diese Frage keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Die Tatsache, dass Elias den Ersten Weltkrieg an der Front erlebt und den Faschismus am eigenen Leib gespürt hat, dass seine Mutter in Auschwitz umgekommen ist und er selbst über die Hälfte seines Lebens im Exil zugebracht hat, macht diese Haltung verständlich. Dennoch frage ich ihn, ob nicht immer auch etwas von der eigenen subjektiven Erfahrung in die wissenschaftliche Fragestellung mit eingeht. Es ist eine Fragestellung, die eine falsche Vorstellung von der Natur der Gesellschaftswissenschaft hat. Es ist eine Frage, die nicht darauf abgestellt ist, dass Gesellschaftswissenschaft auch eine Wissenschaft ist. Das heißt, man will Entdeckungen über die Gesellschaft machen. Man will das Wissen über die menschliche Gesellschaft, das heute vollkommen voll mit Fantasien und Idealen ist, realitätsnäher gestalten. Genau wie die Naturwissenschaftler in ihrer Art Entdeckungen über das Naturgeschehen, über die Naturzusammenhänge machen wollen. So ist also meine Aufgabe, ist, mich umzusehen, was in dem gesellschaftlichen Kosmos, in dem wir leben, eigentlich unerklärt und unverständlich ist. Und das diktiert meine Arbeit. Zum Beispiel, man hat nicht verstanden, warum wir in einer Zeit leben, in der es einen ganz starken Entzivilisierungsschub gibt. So, um das zu verstehen, braucht man eine Zivilisationstheorie. Die Aufgabe ist mir diktiert, von den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Es mag sehr gut sein, dass der Ernst meines Vaters und das Interesse meines Vaters und die Liebe meiner Mutter bei alledem eine Rolle gespielt haben. Aber nur ein Psychoanalytiker könnte wissen, was die Verbindung ist. Und er vielleicht auch nicht. Ich weiß sie nicht. Die beiden Bände von Über den Prozess der Zivilisation erschienen 1939 in einem kleinen Schweizer Verlag und wurden dort kaum beachtet. Lange Zeit als Geheimtipp für Kenner gehandelt und in der Studentenbewegung als Raubdruck kursierend, erlangte dieses Buch erst 40 Jahre später mit seiner Publikation als Taschenbuch im Surkamp Verlag seinen Durchbruch. Nachdem mit dem Zerfall der Studentenbewegung und dem Aufkommen der Frauenbewegungen immer stärker auch die Frage nach der Subjektivität und dem Körper in den Vordergrund geisteswissenschaftlicher wie politischer Diskussion rückte, schien Elias' Analyse des Zivilisationsprozesses wichtige Antworten auf die Fragen nach dem Schicksal der Sinnlichkeit und Körperlichkeit in der Moderne zu liefern. Inzwischen hat Elias auch vieles von seiner Theorie durch weitere Arbeiten konkretisiert. Etwa hinsichtlich des Verhältnisses von Sport und Aggressivität, des Wandels der Zeitauffassung oder des Bedeutungswandels des Todes. Ganz allmählich gingen seine Überlegungen auch in andere soziologische Arbeiten mit ein und wiesen neue Perspektiven. Besonders in Frankreich, wo es seit vielen Jahrzehnten eine ausgeprägte Sozialgeschichtsschreibung gibt, die sich mit dem Alltag und den Mentalitäten beschäftigt und damit die Geschichte der Herrschenden und der Kriege in den Schatten stellt, brachten seine Ansätze neue Impulse. In der Soziologie gilt dies vor allem für Pierre Bourdieu, den französischen Soziologen, der seit Jahren versucht herauszuarbeiten, in welcher Weise sich trotz aller nivellierter Mittelstandsgesellschaft noch heute die Klassenlage auf das Verhalten und die Einstellung von Menschen auswirkt. Ich meine, ich habe gute Beziehungen mit den Annal und zwar eben auch persönlich, einer der Herausgeber ist ein guter Freund geworden. Ich meine, einfach, weil er meine Sachen für gut fand. So, ich würde das für richtig halten. Auch die Tatsache, dass ich mit Bourdieu ein gutes Verständnis habe, spielt dabei eine Rolle. Wir beide gebrauchen den Habitusbegriff und wir beide sind überzeugt, dass die gegenwärtigen Polaritäten wie Positivismus und Rationalismus oder die gegenwärtigen Polaritäten, die heute als endgültig gegeben angesehen werden, dass die Soziologen aus diesen heraussteigen müssen und über sie hinausgehen müssen. Auch darin stimmen wir beide übereinander. Wir haben gerade jetzt vor kurzem darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich ausdrücke. Ja, ja, ich denke ja. So, da sind Verbindungen. Bourdieu ist etwas mehr verständlicherweise mit spezifisch französischen Problemen befasst, als ich bin. Aber das ist ja sehr verständlich. Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns recht gut. So beginnt in den letzten 10 Jahren eine verspätete Diskussion um das Werk von Norbert Elias. Erst als 80-Jähriger erfährt er erstmals breitere Anerkennung. Das mag ihn auch zu weiteren Arbeiten und Plänen beflügelt haben. Im Moment arbeite ich an einem Buch, in dem ich den Begriff der Staatsbildungsprozesse erweitere durch den Begriff der Stammesbildungsprozesse. Das heißt, Ethnologen sind geneigt, einen Stamm wie etwas ewig Bestehendes und Unveränderliches zu behandeln. Man wird sagen, die Yoruba haben diese und diese Gebräuche, diese und diese Gewohnheiten, als ob das eine unveränderliche Tatsache für alle Ewigkeit sei. Eines meiner Bücher, das in der Linie ist, wird also sich beschäftigen, ganz empirisch mit Feldarbeit, die ich vor einigen Jahren getan habe, über die Entwicklung eines Stammes. Aber es geht mir dabei sehr darum, die stark empirisch geprägte und als solche interessante Arbeit zugleich in ihrer theoretischen Bedeutung deutlich zu machen, dass wir uns auch einen Stamm ebenso wenig wie eine Nation als etwas ewig Gegebenes vorstellen müssen, sondern als etwas Werdendes und Gewordenes. Das ist eines der Bücher. Das zweite der Bücher ist eine Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen, die wohl als nächstes im Suhrkamp Verlag herauskommen wird. Die heißt Das Menschenbild. Damit will ich sagen, dass jeder Mensch unausgesprochen ein Bild von sich selbst und von anderen Menschen als Menschen mit sich trägt. Die Menschen sind gut, sind schlecht, sind das, sind das, jenes. Wir haben ein ganz spezifisches Menschenbild und diese Aufsätze sollen dazu beitragen, das Menschenbild, das Bild von den Menschen zu klären. Ich will es versuchen zu erläutern. Naturwissenschaftler haben einen ganz klaren Begriff dessen, was sie unter Natur verstehen. Aber Menschenwissenschaftler haben keinen sehr klaren Begriff von dem, was sie unter Menschen verstehen. Und Gesellschaftswissenschaftler haben keinen sehr klaren Begriff davon, was sie unter Gesellschaft verstehen. Und dieses Buch über das Menschenbild sucht zum Teil sehr empirisch zu zeigen, wie man das Menschenbild klären kann. Und das dritte Buch, das in der Linie ist, heißt Die Stufen des Wissens. Abschließend frage ich ihn nach seinen Gedichten, mit denen er unlängst die Fachwelt überrascht hat. Er hat sie in den letzten Jahrzehnten in Mußestunden geschrieben, aber erst jetzt veröffentlicht. Was bedeuten sie für ihn? Es ist eine andere Form der Kommunikation mit den Menschen. Man kann vieles, das sich wissenschaftlich schwer ausdrücken lässt, durch Gedichte kommunizieren. Und das ist mir zum Teil auch gut gelungen und damit fahre ich auch fort. Ich mache auch das auch noch heute. Die Akzente haben eine Reihe von kleinen Gedichten von mir aus der jüngsten Zeit soeben gebracht. Es bedeutet aber auch eine Erholung, denn das Gedichtemachen verlangt eine andere Form der Konzentration als die wissenschaftliche Arbeit. Und ich finde, dass sie beide sich sehr gut ergänzen. Beide machen hohe Ansprüche an die Fantasie, an die Vorstellungskraft der Menschen. Aber bei Schreiben von Gedichten kann man sich ein viel höheres Maß an Empfinden und Fantasien erlauben als in der Wissenschaft, die ja viel mehr realitätsgebunden sein muss. So in meinem Gefühlshaushalt sind die beiden Produktionsweisen eine Ergänzung. Sie ergänzen sich sehr gut. Und ich hoffe, dass meine Gedichte auch anderen Menschen Freude machen. Sie machen mir viel Freude. Gedichte der Hoffnung also, die Mut machen sollen? Das ist so. Ich bin 90 und habe die Hoffnung noch nicht verloren, im Gegenteil. Vieles, was ich heute tue, ist für zukünftige Generationen getan. Im Studio Bremen hörten Sie »Ich habe die Hoffnung nicht verloren«, der Soziologe Norbert Elias über Entwicklung und Perspektiven seines Werkes. Eine Sendung von Thomas Kleinspehn. Es sprachen Günter König, Charles Wirz und Hans Kemner. Regie Hans-Jürgen Ott. Redaktion Jörg-Dieter Kogel. Die wichtigsten Arbeiten von Norbert Elias sind mittlerweile als Taschenbuch im Frankfurter Surkamp Verlag erschienen. Vor allem sein zweibändiges Hauptwerk über den Prozess der Zivilisation und seine Habilitation Die höfische Gesellschaft. Nachdem der Verlag in den letzten Jahren eine Sammlung kleinerer Studien vorgelegt hatte, brachte er im letzten Jahr zu Elias 90. Geburtstag eine Zusammenstellung der Vorstudien zur Zivilisationsgeschichte unter dem Titel »Die Gesellschaft der Individuen« heraus. Die in unserer Sendung erwähnten Gedichte sind in dem Band »Los der Menschen – Nachdichtungen« zusammengefasst, ebenfalls erschienen im Surkamp Verlag. Darüber hinaus sind im selben Verlag zwei Materialbände zum Werk Norbert Elias erschienen. Materialien zu Norbert Elias Zivilisationstheorie aus dem Jahr 1979 und Macht und Zivilisation aus dem Jahre 1984. In letzterem befindet sich auch ein längerer Text von Elias selbst, in dem er sich erstmals etwas ausführlicher zu seinem eigenen wissenschaftlichen Werdegang äußert. Notizen zum Lebenslauf.